Bitişen. Guten Tag, ich heiße Dr. Korkmaz. Ich bin Dienstarbeiter auf dieser Station. Würde ich mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen? Sind Sie damit einverstanden? Ja, klar. Ja, Hauptsache mir hilft jemand. Okay, bevor wir über Ihre aktuellen Beschwerden sprechen, möchte ich ganz schnell Ihre persönlichen Daten aufnehmen. Also, wie heißen Sie? Ich heiße Richard Huber. Könnten Sie Ihren Nachnamen buchstabieren? Ja, das ist ganz einfach. Huber. Okay, Herr Huber. Wie alt sind Sie? Ich bin 63. 63. Und wann sind Sie genau geboren? Am 18.07.1960. Herr Huber, wie viel wiegen Sie und wie groß sind Sie? Ich bin 1,78 Meter groß und wiege 94 Kilo. 94. Okay, Herr Huber, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, also irgendwie habe ich heute was Komisches erlebt. Also wir müssen dazu sagen, es ist jetzt vormittags, ja. Ich bin heute Morgen, war heute Morgen verabredet mit meinen Freunden und wir wollten zusammen eine Fahrradtour machen. Das Wetter war ja nicht so schlecht und dann hatten wir vor, eine schöne Fahrradtour zu machen. Aber es ist was Dummes passiert. Ich bin ein bisschen spät aufgestanden. Und ja, dann habe ich nicht so gut gefrühstückt wie sonst. Und ich glaube, das ist mir nicht so gut bekommen. Ich bin dann mit einem Mal beim Fahrradfahren ist mir so schlecht geworden. Ich konnte gar nicht mehr weiterfahren. Erstens mal konnte ich nicht mehr gut gucken. Ich hatte so verschwommenes Bild vor Augen. Und hatte wirklich das Gefühl, puh, jetzt muss ich aber mal schauen, ja. Dann wurde mir mit einmal ganz heiß. Ich habe geschwitzt und mein Herz hat geklopft. Und ich war ganz so, die Hände haben ein bisschen gezittert. Und puh, da habe ich gemerkt, oh, jetzt stimmt aber irgendwas nicht. Und dann haben die Freunde, die haben dann jemanden angerufen, der mich abgeholt hat mit dem Auto und Bekannten. Wir waren zum Glück noch nicht so weit gekommen. Und die haben sich dann um mein Fahrrad gekümmert und ja, dann bin ich gleich hierher gekommen. Herr Huber, Sie hatten keinen Unfall, aber fühlen Sie sich schlecht Ja, mir und ist. Ihre Gucken ist nicht so gut und Sie Ja, also haben ich kann nicht Schwitzen. gut schauen, genau, und ja. Okay. Und Sie denken, Sie haben morgen nicht gut Frühstück gemacht. Ja, Deswegen das denken war nicht Sie. so viel Zeit, ne? Es war nicht so viel Zeit. Und dann habe ich nur schnell eine Kleinigkeit gegessen. Und ja, dann habe ich mit einmal unterwegs gemerkt, oh, jetzt geht's aber gar nicht mehr weiter, ja. Momentan haben Sie sehr Störungen. Nee, jetzt ist es ein bisschen besser. Ich muss dazu sagen, ich habe dann jetzt einen Traubenzucker gegessen und seither geht es mir ein klein bisschen besser. Und wie viele Minuten dauert die sehr Probleme? Oh, das hat schon eine Weile gedauert. Also, ja, die sind dann alle um mich rumgestanden, als ich dann mein Fahrrad abgestellt habe und haben beratschlagt, was sie machen sollen. Und ja, was ist denn los mit dir, Richard? Und alle waren ganz besorgt um mich. Und oh, ich habe mich nur schlecht gefühlt, ja. Aber Sie haben keine, Sie waren nicht ohne Macht. Ohnmächtig war ich Ja, nicht, nein. nicht. Nein, Okay. nein, nein, nee, nee. Nee, ich war nur so komisch zitterig und ja, was ich auch gemerkt habe, dass die Hände so gekribbelt haben. Okay. Beide Hände oder nur eine Hände? Nee, beide. Beide Hände. Und leiden Sie unter Kraftlosigkeit oder irgendwelche Extremität hatten, ja, Parese vielleicht, Lähmung? Nee, gelähmt. Das Gefühl hatte ich überhaupt nicht. Nein, nein. Ich hatte nur so ein allgemeines Schwächegefühl und ja, hatte auch eben dieses starke Herzklopfen für einen Augenblick. Das Ne, das ist jetzt Klopfen. zum Glück wieder weg. Hatten Sie Brustschmerz? Brustschmerzen? Nicht wirklich, nein. Nein, Nicht. nein. Okay. Oder Herzrasen? Also Leiden Sie? starkes Herzklopfen, das habe ich gemerkt, dass das Herz mit einmal tüchtig geklopft hat, ja. Hatten Sie Atemprobleme? Nein. Nö, würde ich nicht sagen, nein. Okay, sind Sie schwindelig? Ist Ihnen schwindelig? Nein, nee, schwindelig ist mir jetzt nicht, nein. Und da, ja, vielleicht war mir so ein bisschen schwindelig, als ich dann vom Fahrrad abgestiegen bin, ja. Ja, das war dann auch gleich zu Anfang ein bisschen anstrengend zu fahren. Wir sind ja eigentlich häufiger mal unterwegs und wir fahren immer ganz zügig. Und da habe ich mich halt am Anfang gleich ein bisschen angestrengt. Und mit einmal Okay. ging das nicht mehr. Herr Huber, jetzt möchte ich unsere Gesprächs unterbrechen und ich messe Ihre Vitalparameter, Ihre Blutzucker messen. Okay. Ja, okay. Und Ihre Blutdruck auch. Okay, alles in Ordnung. Gut. Okay. Ich möchte ein paar Fragen über Ihre aktuelle Zustand, generelle Zustand stellen. Fühlen Sie sich fiebrig? Nee, fiebrig fühle ich mich eigentlich gar nicht. Wie ist Ihr Appetit? Och, normalerweise ist der gut, ja. Haben Sie in der letzten Zeit ab oder zugenommen? Könnte ich mich jetzt nicht. Ist mir nicht aufgefallen. Nee. Nee, Okay. ich wiege immer so 94 Kilo, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber so um 94. Haben Sie Probleme bei Wasserlassen oder Stuhlgang? Naja, also nachts muss ich schon mal auf die Toilette. Ja, glaube ich, in meinem Alter nicht so was Besonderes. Ja, aber so richtig Schwierigkeiten habe ich da eigentlich nicht. Nee. Okay. Könnten Sie ausreichend schlafen? Eigentlich kann ich gut schlafen, ja. Wie viele Kisten brauchen Sie bei Schlafen? Wie viele Kissen? Ja. Na, mein Kopfkissen, ein Kopfkissen habe ich. Ein, okay. Okay, Herr Huber. Leiden Sie an irgendwelche Vorerkrankungen wie Zuckerkrankheit, Bluthochdruck? Ja. Also diese Zuckerkrankheit, das hat man jetzt erst vor ja noch nicht mal einem Jahr festgestellt. Und dann habe ich erst mal eine ganze Weile nur Metformin nehmen müssen. Und dann hat man aber gemerkt, dass das nicht reicht. Und jetzt muss ich Insulin spritzen. Seit wann nehmen Sie Insulin? Ich verstehe das nicht. Seit 6 Wochen. Seit 6 Wochen. Aber Und das vor habe ich heute einer. Morgen auch genommen, ne? Ich habe ganz brav meine Medikamente genommen. Aber vor einem Jahr Diabetes mellitus wurde gestellt, festgestellt. Wurde festgestellt, ja, so ungefähr vor einem Jahr. Vor einem Jahr. Und die Okay. erste Zeit habe ich eben nur Metformin genommen und dann hat man gemerkt, dass das nicht ausreicht. Okay, momentan nehmen Sie Metformin ein? Nee, Oder Insulin. nur Insulin? Okay. Und gibt es noch etwas als Vorerkrankungen? Naja, also man hat festgestellt, dass ich ein bisschen erhöhte Blutfettwerte habe. Okay. Wurden Sie schon mal operiert? Nee, sofern ich mich erinnern kann. Ich glaube nicht mal in der Kindheit. Nee, ich bin noch ganz komplett. Okay. Und Herr Huber, sind Sie vollständig geimpft, auch gegen Corona, auch gegen Kinderheitskrankheit? Gegen Kinderkrankheit ist das schon alles eine Weile her, aber ich denke, dass, also gegen Corona bin ich natürlich geimpft, aber was da noch so alles an Sachen ist, ich glaube aber, dass ich gegen alle Kinderkrankheiten Okay, ausreichend gut. geimpft bin. Herr Huber, ist Ihnen irgendwelche Allergie oder Unverträglichkeit bekannt? Naja, das Einzige, was ich sicher weiß, dass ich so kein braunes Pflaster vertragen kann. Da kriege ich sofort so rote Pünktchen auf der Haut. Okay. Ja, Herr Huber, rauchen Sie? Ah, ich rauche eigentlich fast nicht mehr. Nur noch so 5, 6 Zigaretten am Tag. Früher habe ich mal viel, viel mehr geraucht. Und damals, wie viel Zigarette haben Sie geraucht täglich und seit wie lange? Also, ich habe angefangen richtig mit Rauchen, als ich 20 war. Und dann habe ich 40 Jahre lang, ja, so 15 Zigaretten am Tag geraucht. Das Päckchen hat immer ein bisschen länger als einen Tag gedauert. Ungefähr Ja, 15. aber jetzt rauche ich nur noch so, ja, es langt so ein Päckchen 4 Tage hin, ja, also 5, 6 Zigaretten am Tag. Entschuldigung, Herr Huber, seit wann haben Sie 5 bis 6 Zigarette rauchen? Ja, also eigentlich jetzt so seit 3 Jahren, würde ich sagen. 3 Jahre, okay. Okay, Herr Huber, ich muss diese Fragen stellen. Trinken Sie Alkohol? Ja, Alkohol würde ich das jetzt nicht nennen. Ich trinke 1, 2 Flaschen Bier am Tag, ja. Täglich. Ja, ziemlich regelmäßig, ja. Okay. Und nächste Frage ist eine Routinefrage. Bitte nehmen Sie mich persönlich. Haben Sie oder hatten Sie Kontakt mit Drogen? Mit Drogen? Nee, mit Ja. Drogen habe ich keinen Kontakt, nein. Okay. Herr Huber, wir sind fast fertig. Ich möchte nur eine Frage über Ihre Familiengeschichte und Ihre Sozialleben stellen. Leben Ihre Eltern noch? Nein, nein, nein. Also mein Vater, der ist im Alter von 85 gestorben. Der hatte Blasenkrebs. Meine Mutter Blasenkrebs. lebt allerdings noch, hochbetagt, ja. Die ist in einer Pflegeeinrichtung untergebracht. Die ist halt schon sehr, sehr alt. Und aktuell ist sie aber im Krankenhaus, weil sie so ein Geschwür vom Liegen hat, ne, am Rücken. Und das muss jetzt ein bisschen ausführlicher behandelt werden im Krankenhaus. Sie meinen Druckgeschwür Ja, hatten. so ein Druckgeschwür hat sie am Rücken, genau. Momentan, sie ist im Krankenhaus. Genau, ja. Okay. Und haben Sie Geschwister, Herr Huber? Nein, ich habe keine Geschwister, ich war alleine. Okay. Ja, Herr Huber, ich vermute, Sie sind momentan Rentner. Ja, ich Ist bin in das so? Altersteilzeit, ne? Also ich muss noch so ein bisschen arbeiten, aber nicht so viel. Ich muss nur noch beschränkte Stundenzahl arbeiten. Und ich bin angestellt bei der Stadt beim Sozialamt. Okay. Herr Huber, verheiratet, sind Sie verheiratet? Ich bin verwitwet. Verwitwet, okay. Leben Sie allein? Ja, ich lebe alleine. Die Kinder sind alle aus dem Haus, Wie und viele ich bin Kinder haben alleine. Sie? Wie viele Wir Kinder hatten haben drei, oder wir haben 3 Kinder, Sie? aber die sind jetzt schon alle groß, die wohnen alle nicht mehr hier. Okay, und ich hoffe, Sie sind gesund. So viel ich weiß, sind die alle gesund, ja. Okay, gut. Okay, Herr Huber. Ich habe alle wichtigen Fragen gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen oder fragen? Naja, eigentlich habe ich, glaube ich, alles Wichtige gesagt. Jetzt möchte ich natürlich noch wissen, wie das sein kann, dass das mit einmal einem so schlecht ist und ja, sowas möchte ich natürlich auch nicht wieder erleben, ne? Ja, Sie haben recht. Aber ich kann momentan nicht mehr sagen. Ich muss ein paar diagnostische Maßnahmen durchführen. Diese Beschwerden haben viele Ursachen. Deswegen muss erstmal Sie körperlich untersuchen und danach Blut abnehmen. Und ja, gegebenenfalls eine Computertomographie durchführen. Ja. Was ist das für eine Untersuchung? Eine Computertomographie? Ja, Computertomographie ist ein modernes bildgebendes Verfahren, schmerzlos und aber hat Strahlen. Aber wir können die Organe gut beurteilen, mit dieser Ja, was wollen Methode. Sie denn da untersuchen? Ja, erstmal möchte ich kontrolliere Ihr Gehirn, eine Blutung. Es könnte sein, das ist so niedrige, aber ich möchte kontrolliert und gegebenenfalls eine MRT, eine Kernspieltomographie durchführen. Es hilft uns bei Beurteilung Weichgewebe wie Gehirn. Also Sie meinen, ich habe was im Kopf? Um Gottes Willen, das kriege ich ja richtig Angst. Machen Sie keine Sorge, Sie sind momentan in guten Händen. Wir haben ein großes Team hier. Und wir haben alle Geräte für Sie. Ja. Okay, ja. Na gut. Also dann hoffe ich ja mal, dass es nicht so schlimm wird. Ja, okay. Nehmen Sie einen Platz. Ich lasse Sie rufen. Ja, wunderbar. Sehr gut. Haben Kollegen oder Kolleginnen andere Fragen? Nee, hallo, nee, Herr Huber, hatten Sie schon dieselbe Beschwerde früher oder ist das zum ersten Mal? Sowas ist mir zum ersten Mal passiert. Deswegen bin ich auch so erschrocken, ne, weil ich das überhaupt nicht kenne. Dankeschön. Guten Abend, Herr Huber. Sie bekommen seit 6 Wochen Insulinspritze. Und aber in diesem Zeitraum haben Sie untersucht vom Hausarzt oder Ihre Blutwerte schon wurde kontrolliert? Ja, einmal nach 2 Wochen ist das untersucht worden, aber jetzt in den letzten Tagen nicht. Okay, hatten Sie schon diese, ja, Sie haben schon gesagt, das erste Episode, aber hatten Sie schon wegen dieser Insulinspritze Nebenwirkungen? Nochmal, ich habe das letzte nicht ganz richtig verstanden. Wegen dieser Insulinspritze hatten Sie ähnliche Beschwerden oder? Ach so, das ist mir noch nie aufgefallen, dass das Insulin, dass die Insulinspritze sowas macht. Nein, habe ich noch nicht gemerkt. Okay. Wenn Sie als Sie Traubenzucker angenommen haben, sind die Beschwerden besser geworden, oder? Da ist mir mit einmal ein bisschen besser geworden, ja. Sonst hätte ich das jetzt auch gar nicht hier so aushalten können. Okay, danke schön. Herr Huber, Ja, bitte. haben Sie am Morgen Ihre Insulin gespritzt, oder? Ja, habe ich gesagt, ich habe meine Tabletten und meine Medikamente so genommen wie immer. Okay, vielen Dank. Herr Huber, während der Unfall hätten Sie einen Kaltanschweiß bemerkt? Keine Unfall. Krankheit. Also ich hatte keinen Unfall. Ich habe nur gemerkt, dass mir schlecht war. Und das habe ich gesagt, dass ich so einen Schweißausbruch hatte, ja. Ja, okay, Herr Huber. Huber. Haben Sie auch bemerkt, irgendwelche in Ihrem Körper Zuckungen? Zuckung habe ich nicht. Nee, Zuckung hatte ich nicht. Nee. Aber Zittern. Gibt es Zittern? Hände zittern, ja. Zittern. Also so Hände kribbeln und ich war und ein bisschen zitterig, ja, genau. Herr Huber, Huber, Sie haben gesagt, dass Sie heute Morgen wenig gegessen, ja? Wegen Ja, ich habe Zeit. verschlafen und die Freunde haben gewartet mit den Ja. Fahrrädern, ne? Okay. Aber haben Sie gleiche Menge Insulin gespritzt, ja? Ich wusste ja nicht, wie wenig Zeit ich habe, ja. Mit einmal standen die vor der Tür und dann hatte ich noch nicht viel gegessen. Ja, aber meine Frage. Sie haben nicht so viel gegessen, aber Sie haben gleiche Menge Insulin in So wie Spritz immer habe gemacht. ich, wie man mir das Immer. gesagt hat, habe ich das Insulin genommen, ja. Ah, okay. Dankeschön. Ich denke, alle Fragen gestellt, Frau Gerhild. Können wir als Gespräch anfangen? Von mir aus immer. Und erstmal ein bisschen ich habe versucht als Gespräch, aber nur am Anfang. Erhat Das sich habe ich jetzt nicht. ja ich versuche nur Brief. Ja, wollen wir erst den Kollegen lassen und dann Sie? Ja, nein, ich erstmal Sie wollen erst. ja und dann meine Kollegen. Aber Okay. Kurs. Ja, okay. Er hat sich bei uns wegen heute Morgen während der körperliche Belastung akut aufgetretener Presynkope symptomatik vorgestellt. Gut. Obwohl der Patientin ein insulinabhängiger Patient ist, treten diese Symptome auf, nachdem er nach einem kleinen Frühstück mit dem Radfahren begonnen hatte. Ferner sind dem Patienten folgende Begleitsymptome aufgefallen: Vertigo, Palpitation, Parästhesie bei den Händen und Tremor, Schweißausbrüche, Bewusstseinstrübung. Das hat er Schwarz eigentlich. vor dem Augen. Das heißt schwarz vor dem Augen. Nein, er hat nur gesagt, er hat Sehstörungen gehabt. Sehstörung. Ihm ist, ne? Okay. Auf gezielte Nachfragen besteht keine Wahrnehmungsstörungen, Fieber, Synkope, Angina pectoris oder ein Engegefühl in der Brust. Besteht nicht. Okay, ja. Okay. Punkt. Gut, ja. So, Dann. jetzt sind aber die Messlatten hochgelegt, Herr Dr. Kornwasser. Ja, ich. Jetzt kommt Ihre Version. Ja. Aber wir fangen ja erstmal klein an, ne? Ja. Ahmet, bitteschön. Ja. Guten Tag, meine Oberärztin. Ich habe eine neue Patientin. Ich möchte Ihnen ihm vorstellen. Haben Sie dafür gute Zeit? Ja, klar. Wen haben Sie denn gesehen? Ja, Richard Huber, 63-jähriger Patient. Er kam heute wegen akut aufgetretene Schlechtgefühl, Handtremor zu uns. Die alle Beschwerden bei Fahrradfahren treten. Laut des Patienten hat er heute Morgen wenig gegessen, obwohl er Insulin spritzt. Also er ist bekannter Diabetiker. Ja, genau. Er ist bekannter Diabetiker. Palpitation, Dyspnoe und Kribbeln in beide Hand Beiden begleiten Händen. beiden Händen begleiten bei dem Patienten die Beschwerden. Anamnese ist unauffällig bis auf Vertigo. Wichtig zu erwähnen ist, dass ein Name, ein Traubenzucker, der Patient besser geworden. Moment, das Nacheinnahme eines Traubenzuckerstücks, das Befinden des Patienten sich gebessert hat. Ja. Und er leidet seit einem Jahre Diabetes mellitus und Hyperlipidämie. Er spritzt Insulin, aber ich habe vergessen zu fragen, welcher Typ Insulin und wie viel in welcher Dosierung er nutzt. Ich frage bei Untersuchung. Dafür hat er ja auch einen Zettel dabei, ne? Ja. Sonst er hat Braunpflasterallergie. Er raucht seit 3 Jahren 5 bis 6 Zigaretten täglich. Früher hat er 15 Zigaretten täglich 40 Jahre lang geraucht. Er trinkt ein Glas Bier täglich. Drogenkonsum wurde verneint. Er ist Angestellter, verwitwet, lebt allein, hat gesunde 3 Kinder, Drei gesunde Kinder, 3 gesunde Kinder. Sein Vater ist an einer Blasenkrebs gestorben. Was ist das denn? Blasenkrebs? Ja, vielleicht verstehe ich falsch. Nee, alles richtig, alles richtig. Ich überlegte gerade, wie das Lateinisch heißt. Vielleicht kannst du den. Seine Mutter ist Harnblasenkarzinom wird es genannt. Harnblasenkarzinom, Ja, Entschuldigung. seine Mutter ist im Krankenhaus ich habe nicht erinnern, ja, Druckgeschwür. Ja, wie nennen wir das noch? Entschuldigung, ja, der Covid, Ja, genau, sie hat einen Dekubitus, ne? ja. Ja, also sie ist in einem Pflegeheim und hat da einen Dekubitus am Rücken entwickelt und wird deshalb gerade im Krankenhaus behandelt. Ja. Gut. Was ist denn Ihre Verdachtsdiagnose? Ja, mein Verdachtsdiagnose ist Hypoglycämie. Als Differentialdiagnose denke ich TIA, Gehirnblutung, um meine Verdachtsdiagnose bestätigen, werde ich körperliche Untersuchungen, besonders Prüfen. achte ich neurologische Untersuchungen auf. Ich nehme dem Patienten Blut ab, ich kontrolliere Blutzucker und Leberwerte, Nierenwerte. Gegen ebenfalls werde ich eine MRT durchführen. Mit welcher Fragestellung? Vielleicht ja, eine Gehirnblutung. Ja, also Ja. Besonderheiten im oder irgendwie Auffälligkeiten, Neubildung oder Blutung im Kopf, im Gehirnbereich, ja. Okay, Ja, gut. Ja. Entschuldigung, ich habe vergessen zu sagen, bei Vorstellung, der Patient hatte auch Sehstörungen. Ja, Entschuldigung. Okay, ja. Ja, gut. Dann würde ich sagen, gucken Sie nach dem Patienten und halten Sie mich bitte auf dem Laufenden, wie es ihm geht und was die Ergebnisse der Untersuchung sind. Ne? Okay. Okay. Juhu. Ja, das ist natürlich jetzt kein super komplizierter Fall. Das liegt alles so ein bisschen auf der Hand. Das ändert aber nichts daran, dass man auch sprachlich Probleme haben kann. Ja, und zwar, das ist was, was relativ häufig kommt. Welche Probleme? Ein Problem, was immer wieder beim braunen Pflaster aufkommt, alle sagen immer, er hat eine braune Pflasterallergie. Das klingt nicht so wirklich gut. So, sondern er reagiert allergisch auf braunes Pflaster. Ja. Ja, also machen Sie sich die Mühe, diesen Satz sozusagen, eine braune Pflasterallergie. Also das klingt so, als ob die Allergie braun ist, ja. Und man kann auf andere braune Sachen allergisch sein. Aber ja, also ne, Pflaster, Allergie auf braunes Pflaster. Dann, ja, haben Sie eine Wortschöpfung gemacht? Er hat ein Schlechtgefühl. Ja. Ja, das muss man natürlich ein bisschen anders beschreiben. Er hat sich plötzlich schlecht gefühlt, kann man sagen, ja. Oder, ja, wahrscheinlich gibt es da noch jede Menge lateinische Bezeichnungen. Wie sagen wir denn noch für Vielleicht übel? Presse am Kopf ist gute Idee, aber ich kann nicht ja verwenden. Nochmal bitte. Präsinkope. Pressenkope, Ach so, eine Präsinkope. Ja, genau. ja. Ja, das ist natürlich ein sehr schöner Begriff, der dieses ganze Spektrum gut beschreibt. Ja. Und aber schlecht gefühlt tut es einfach nicht. Ja. Also, weil er plötzliche Übelkeit bemerkt hat und sich schlecht gefühlt hat. Er hatte Sehstörungen, fühlte sich etwas benommen und hat geschwitzt und die Hände haben gezittert. Das haben sie aber alles beschrieben. Ne? Und dann, das waren eigentlich so die Hauptsachen, die mir aufgefallen sind. Und ja gut, sie haben jetzt nicht nach der Insulindosis gefragt, und nach der Art des Insulins, das wäre wahrscheinlich in diesem Fall auch etwas, was der Patient nicht unbedingt hätte angeben können, so wie ich die Lage einschätze. Ja, aber natürlich liegt es auf der Hand, dass dieses Zusammentreffen von Insulin, wenig gefrühstückt, körperliche Anstrengung, dass das zu dieser Attacke geführt hat. Klar. Ne? Und was würde man denn, nachdem es dem Patienten jetzt besser geht, was würde man denn da auf alle Fälle machen mit dem Patienten? Jetzt Einnahme. abgesehen von den rein medizinischen Maßnahmen, was braucht er? Bright und Nein, ich meine, der braucht praktisch noch ein bisschen mehr Info über seine Krankheit. Ja, es gibt ja diese Diabetes-Schulungen. Ja, offensichtlich hat er da nicht so richtig aufgepasst. ja. Ja, sonst wäre ihm ja diese Geschichte vermutlich nicht passiert. Ja, dann hätte er gesagt, ja, liebe Leute, ihr müsst noch auf mich warten. ich habe mein Dia mein Insulin gespritzt, ich muss jetzt noch was essen. Oder ja, er hätte vielleicht gemerkt, oh, ich bin knapp mit der Zeit, ich kann nicht so gut frühstücken, ich spritze ein bisschen weniger. Ja, aber hat er nicht gemacht. Und insofern hat es ihn dann jetzt eben aus der Bahn geworfen. Und ich denke mal, das zeigt, dass der Patient nicht so super gut Bescheid weiß über seine Erkrankung. Ne? Oder dass da eben viele ungewöhnliche Sachen zusammengekommen sind. Gut. Ja. Also abgesehen von ihrer sprachlichen Neuschöpfung da, fand ich das sprachlich aber eigentlich auch sehr gut. Sie machen ein ganz paar Fehler, was weiß ich. Ja, irgendwas hat aufgetreten bei Ihnen. Also ist egal, ja. Es ist aufgetreten. Ja. Aber sonst war das wirklich, würde ich sagen, sprachlich sehr okay. Und Sie haben also konsequent Ihre Fragen an den Patienten gemacht. Was ich auch gut fand, dass Sie, das haben Sie zwar nachher nicht in der Wiedergabe haben Sie das nicht erwähnt, aber Sie haben ja vorher unterbrochen und haben gesagt, wir gucken jetzt mal eben, wie es Ihnen geht. Wir messen mal eben schnell Blutdruck und wir messen mal schnell den Blutzucker, damit wir gucken, ob jetzt alles soweit stabil ist. Ja, das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Und sowas hätten Sie gut und gerne natürlich auch noch an den Arzt dann weitergeben können. Ja, ich habe inzwischen schon Blutzuckerwert überprüft. Der war jetzt, was weiß ich, im unteren Normbereich. Ja, oder jedenfalls nicht mehr so kritisch. Und Blutdruck und EKG waren in Ordnung oder so. Ne? Das hätte man natürlich noch machen können. Ne? Gut. Könnten Sie bitte diese Satz wieder sprechen? Unterbrechen. Ich möchte diese Untersuchung ein bisschen unterbrechen und dann. Ach so. Sie fragen mich schwierige Sachen. Ich weiß doch jetzt nicht mehr, was ich eben habe. Also er hat die Untersuchung unterbrochen. Das kann er ja, das muss er ja auch dann den Kollegen sagen, ja? Ich habe die Untersuchung unterbrochen, um die Vitalparameter zu überprüfen und insbesondere den Blutzuckertest zu machen. Ne? So könnte man das sagen. Ne? Das langt ja schon. Entschuldigung, gab es irgendwelche falsche Struktur in meinem Satz? Nein. Nein, Sie haben das ja gar nicht gesagt. Sie haben dem Patienten zwar gesagt, ja, wir machen jetzt eine Unterbrechung, ich untersuche Sie, das fand ich super, ja, aber Sie haben das hinterher dem Kollegen nicht gesagt. Sie haben nicht gesagt, als klar war, wie die Situation ist, habe ich erstmal nicht weiter gefragt, sondern hab den Patienten erstmal grob orientierend untersucht und habe insbesondere Blutzucker und Blutdruck bestimmt. Ne? Und das wäre ja gut, wenn der Oberarzt das weiß, dass sie das schon gemacht haben und dass sie damit eben auch ihrer Sorgfaltspflicht nachgekommen sind. Ja, darum geht's. Thanks. Gut, Sie haben es richtig gemacht, Sie haben es nachher nur nicht gesagt. Ne? Das ist der Punkt. Ja. Gut.